Das Thema heute stets im Groove, Drum and Bass aus Deutschland. Am Mikrofon ist Thomas Elber. erste 10 und einer, der in Deutschland im Drum & Bass ganz vorne mitmischt. Ulrich Schnaus heißt er, stammt aus Berlin und nennt sein Einmannprojekt View to the Future. Von seiner CD The Seventh Seal, die er im Alleingang erstellte, hörten wir das Stück Sirius. Drum & Bass aus Deutschland, das Thema in der heutigen Ausgabe des Soundcheck. Davon hätte man vor 2 Jahren noch keine 2-Stunden-Sendung füllen können. Zu jung und zu neu war diese Spielart der elektronischen Musik, die ihre Ursprünge in England nahm und sich aus dem Breakbeat und Hip-Hop entwickelte. Nach und nach hat sich auch hierzulande eine kleine, aber feine Drum-and-Bass-Gemeinde entwickelt. Doch bevor ich zu sehr ins Detail gehe, hier der nächste Track. Er stammt von dem Trio Uniques aus Mannheim und nennt sich Individual. We'll be right back. Unix mit Individual von dem Sampler Wicked Wax Volume 1, herausgebracht vom gleichnamigen Bonner Label, das sich primär um deutsche Acts aus diesem Bereich kümmert und scheinbar keine Probleme hat, gutes Material zu finden. Mit Drum and Bass ist es wie mit anderen Spielarten der elektronischen Musik auch, zum Beispiel Techno und House. Es gibt die erfolgreichen Künstler, die mit ihren Stücken bis in die vorderen Plätze der Charts wandern, und es gibt eine solide Underground-Fraktion, die dafür sorgt, dass es innerhalb des Drum and Bass verschiedene höchst unterschiedliche Spielarten gibt. Eine sehr verbreitete ist die harte, düstere Variante, die das aktuelle Leben in den Großstädten reflektiert. Diese London-Variante des Drum and Bass hat auch viele heimische Macher infiziert, zum Beispiel Mighty Floors und G-Bus aus Düsseldorf, jetzt zu hören mit dem Red Circle. A dim red circle that gave a little light, the outer light, the outer light, the outer light, the outer light. We'll be right back. Voodoo-Klänge aus Düsseldorf, Mighty Floors, G-Bass, ihre aktuelle Maxi, Dim Red Circle. Einer der in der Szene recht bekannten Drum-and-Bass-Aktivisten ist DMC Quincy aus Dortmund. Er wagt den Crossover zwischen Drum-and-Bass und deutschem Hip-Hop. Dokumentiert ist dieses Experiment auf dem Sampler Plattentellerrand, DMC Quincy mit Der Zeitreisende. Ich bin der Quinz, der der Raum- und Zeitreisende, der ständig ja durch Raum und Zeit kreisende. In unendlich vielen Realitäten war ich schon auf der Suche nach optimalen Raum- und Zeitpositionen. Genau aus diesem Grund kann ich was über die Zukunft sagen. Mein kleiner von euch kann es nicht ertragen, ja zu sehen, welchen Weg er gerade geht. Trotzdem hoffe ich, dass manch einer versteht, dass sich alles immer nur im Kreise dreht. Dass man immer das erntet, was man sieht. Aber hab keine Angst, es ist nie zu spät für dich. Und du bestimmst, ob du dieselbe Welt siehst, wo der Himmel schwarz war wie Pech, die ganze Welt brannte. Jeder Angst hatte, nur das Gefühl kannte. Die Welt war am Ende, alle haben's vorher gesehen. Aber keiner wollte was ändern, deswegen ist es auch geschehen. Ja, der Raum und Zeit Reisende, der ständig ja durch Raum und Zeit kreisende. Ich bin der Quinz, ja der Raum und Zeit Reisende, der ständig ja durch Raum und Zeit kreisende. Ich war auch in Welten, da war alles entspannt. Und jetzt, wo ich nicht mehr da bin, da habe ich erkannt, dass ich unbedingt wieder dahin muss. Von mir aus durch die Ewigkeit und das mit dem Bus. Und wenn ihr wollt, könnt ihr alle zusteigen. Es lohnt sich wirklich und ich muss nicht übertreiben. Die Menschen wohnen über den Wolken, wo immer die Sonne scheint. Es gibt keine Grenzen, der Planet ist vereint. Waffen und Gewalt, wozu denn das? Alle fühlen sich gut und haben einfach Spaß. Denn sie haben gelernt, ja das Leben zu lieben und nicht alles Negative auf andere zu schieben. Denn wir sind alle Zeitreisende. Ja, man ständig ja durch Raum und Zeit kreisen. Denn wir sind alle Zeitreisende. Ja, man ständig ja durch Raum und Zeit kreisen. Denn wir sind alle Zeitreisende. Ständig ja durch Raum und Zeit kreisen. Denn wir sind alle Zeitreisende. Ständig ja durch Raum und Zeit kreisen. Das, was du daraus machst. Öffne deine Ohren und dein Geist und versteh, ja, wie simpel man durch Raum und Zeit reist. Du musst ganz simpel positiv denken. Dein Geist ist die Zeitmaschine und du sollst sie lenken. Öffne deine Ohren und dein Geist und versteh, ja, wie simpel man durch Raum und Zeit reist. Du musst ganz einfach positiv denken. Dein Geist ist die Zeitmaschine, ja, und du sollst sie lenken. Wie ich schon erwähnte, gibt es wie in anderen Spielarten der elektronischen Musik auch im Drum and Bass schon verschiedene Richtungen. Was sie alle verbindet, sind die galoppierenden Beats und die nicht mehr live spielbaren Klangeffekte. Und was allgemein so Easy Listening genannt wird, das gibt's auch im Drum and Bass. Romantische Keyboardflächen, schöne Melodien und treibende Rhythmen sorgen für Wohlbefinden im Wohnzimmer. Beispiel Fauna Flash aus München von dem Sampler The Future Sound of Jazz Volume 2, das Stück Sexual Attraction. Von dem Sampler Riot Zone des Berliner Digital Hardcore Recording Labels. Das war Christoph de Babylon mit seinem etwas nach Endzeit anmutenden Stück My Confession. Dieser Sound ist wie gesagt typisch für Großstädte und dieser war ja typisch für Berlin, eine der großen Metropolen der elektronischen Musik, also auch des Drum and Bass. Zurück nach München, zurück zu den relaxteren Seiten dieser Stilrichtung, hin zu Two Bop Sounds von 6 DJs und Produzenten ins Leben gerufen. Hier ihre Definition mit dem Stück Weed Fly. Jetzt auf dem Weg von A nach B bewegt der Wagen die Welt an mir vorbei. Ich passiere zwei oder drei Passate und eine lange Leitplanke. Nichts passiert, während ich warte. Mein Blick ist verloren im Spiel der Spiegelungen auf der Windschutzscheibe, die gelungen alle Dinge reflektiert, die innen drin sind, auf alle Dinge projiziert, die drumherum sind. Da säumen Bäume, die Schneisepfeiler weisen den Weg und fliegen Prallen auf die Scheibe, während ich überleg, warum im Scheinwerferlicht das Gebüsch verwischt und sich am Seitenstreifen mit Asphalt vermischt. Und so scheint das graue raue Pflaster fast so glatt wie Alabaster. Und es widmet sich aller Dolly Buster dem Last. Und damit basta, Ende erster Part von meiner Nachtfahrt. Ich geb halt die Menge für den Pfad. Dann ist es draußen wieder finster und der Abend ist zu Ende, doch die Nacht noch nicht. Und die Fahrt führt mich wieder 10 Kilometer weiter. Nach einer Weile steigen einige ein. Ich sehe benebelte Bewähler in den Wagen wanken und ihre Tussis winken ihnen mit Tissu bei. Bei mir ist bald die Fahrt vorbei, ich führe mich frei. Ich lehne mich zurück und ich gucke an die Decke. Ich philosophiere viel und fliehe in meine Fantasie. Ich denke in einer Tour nur an sie, so weit der zweite Part von meiner Nachtfahrt. Nachtfahrt. Durch Gedankengänge führt der Pfad. Zentrifugal vom Sampler Plattentellerrand, zweiter Ausschnitt von diesem Sampler mit dem Stück Nachtfahrt. Stunde 1 im Soundcheck endet mit Kung Fu. Die hören wir im Hintergrund aus Hamburg mit dem Stück Apollo. Und gleich geht's weiter mit Drum and Bass aus Deutschland.